Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Samstag. Zu meinem heutigen Gast könnte man, ja, man könnte vier Stichworte sagen. Man könnte ran zum Beispiel sagen, man könnte Wichser sagen, man könnte sieben Tage sieben Köpfe sagen oder man könnte auch sagen Würstchenmodel. Wer könnte das wohl sein? Herzlich willkommen, Oliver Welke. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was aufklären, damit wir keine... Ältere Zuschauer haben sich jetzt kurz erschrocken. Ja, also Wichser meine ich mit XX und nehmen Bezug auf den sehr erfolgreichen Kinofilm, den du mitgeschrieben hast. Und du hast ja auch eine kleine Rolle. Ich habe eine kleine Rolle als Gerichtsmediziner gespielt, genau. 18 Sätze, glaube ich, Dr. Brinkman. So, RAN ist klar, ehemaliger RAN-Moderator. Genau, jetzt bei den Kollegen Sat.1. Mhm. Und Würstchenmodel, das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Du hast als Kind mal für Brühwürstchen gemodelt. Ne? Also Modeln klingt jetzt ein bisschen zu pompös. Mein Vater hat halt eine Werbeagentur und der musste auf mich aufpassen, weil meine Mutter irgendwas anderes vorhatte. Da war ich 4 Jahre alt und er hatte einen Termin in einem Fotostudio, wo halt für Schulteknacker einfach ein neues Dosenmotiv gemacht wurde. Sollte ein Kind einen Pappbecher mit 3-4 Würstchen halten und debil grinsen. Und das hochbezahlte Kindermodel, ein Mädchen, die hat irgendwie rumgezickt, wie das kleine Mädchen so mal machen. Und ich stand da halt irgendwie in der Ecke und dann sagte der Fotograf, ja, was ist denn hier mit ihm, mit dem großen Kopf, könnte er nicht auch einen Pappteller halten? Und dann ging das irgendwie und dann war tatsächlich dieses dumme Foto von mir mit diesem Schweinchengesicht, war dann ungefähr 12 Jahre auf so einer Dose. Ach, so, lange. So lange. Das ist natürlich auch blöd, wenn du dann den Klassenkameraden das irgendwann mitkriegen. Aber wirklich? Und dann steht auch noch Knacker einfach drauf. Also das macht es nicht leichter. Und es geht dir bis heute nach. Die Leute sprechen dich wahrscheinlich immer wieder auf an. Ja, ich zitiere immer wieder gerne den Satz von Oliver Kalkofe, der mal über mich gesagt hat, er war die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie. Das war als Kompliment gemeint, hoffe ich. Natürlich. Aber das war auch das Ende der Modelkarriere. Danach sind keine großen Aufträge mehr eingegangen. Wir beginnen mit 5 Einstiegsfragen. Ja. Ich bitte um eine kurze Antwort. Die erste Frage lautet, welchen weiblichen Wesenszug magst du überhaupt nicht? Oh Gott. Entscheidungsunfreudigkeit. Mhm. Zweite Frage, bist du für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan? Ja. Warum? Ja, weil ich finde, dass man sich in dem Fall der Verantwortung dann auch nicht immer entziehen kann. Also wenn man weiß, dass da, das weitergeht und dass die Probleme nicht gelöst sind, kann man nicht mittendrin sagen, so Leute, wir verabschieden uns jetzt wieder, macht das mal ohne uns weiter. Jetzt wird's ja ungemütlich. Ja. Also dann muss man das auch. Aber du bist auch alter Zivildienstleistender, ne? Richtig, ja. Dritte Frage. Mit wem würdest du gerne mal einen Tag lang tauschen? Einen Tag lang würde ich gerne mal tauschen mit, Felix Magath, weil ich es lustig fände, die Bayern-Stars ein bisschen rumzuscheuchen. Viertens, was ist die wichtigste Moral, die du deinen Kindern, du hast ja 2 Jungs, die du deinen Kindern mit auf den Weg gibst? Ja, der eine ist jetzt 3 Jahre, ist das noch so ein bisschen schwierig. Man fängt so langsam an, natürlich so mit so Grundwerten. Also ich denke mal irgendwie einfach grundsätzlich Rücksicht auf andere. Also einfach nichts machen, anderen nichts antun, was man nicht selber auch erleiden möchte. Vereinfacht gesagt. Und die letzte Frage, wie viele schwule oder bisexuelle Fußballer sind dir bekannt? Kein einziger Bekennender. Was glaubst du, wie hoch die Quote ist? Das ist schwer zu sagen. Also statistisch gesehen muss es ja, wenn man überlegt, wie viele Leute in der ersten und zweiten Liga spielen, muss es ja welche geben. Aber ich kenne keinen einzigen, der sich dazu jemals bekannt hätte. Ich glaube, das ist immer noch das größte Tabu. Mittlerweile sind ja... Ich verstehe noch nicht warum, ehrlich gesagt, aber es ist so. Ja, wie wäre das, wenn ein sehr prominenter deutscher Fußballer sagen würde, ich bin schwul und ich bin bisexuell? Es gibt eine kurze Welle, weil er der Erste ist, aber ich denke mal, dass es danach... Also natürlich wirst du in gegnerischen Stadien Idioten treffen, die das aufgreifen, aber ehrlich gesagt, auch wenn du nicht schwul bist, hörst du ja Sprechchöre wie Andi Möller ist homosexuell, wenn du auswärts spielst. Ja, aber wenn die das... Wenn sich dann mal einer umdreht und sagt, ja stimmt, da und, das wäre lustig, aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Das ist der letzte Tabubruch, den es geben wird. Ja, traurig genug eigentlich. Also, dass das noch nicht Politiker wurde, haben wir ja und es ist alles irgendwie. Ja, vielleicht ist das so die letzte Macho-Gesellschaft, die wir haben in Deutschland. Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Dass man Angst hat, dass man dann nicht mehr so dieses Image hat, dass man denkt, man ist nicht mehr zur Blutgrätsche fähig, wenn man einmal das zugegeben hat. Blöd genug, aber es kann gut sein. Oliver Welke, meine Lieben, ist bei mir zu Gast. Und wenn ihr gerne euch beteiligen wollt an der Sendung, wenn ihr Fragen an den Oliver habt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. Wir beginnen jetzt gleich mit dem ersten Anrufer und das ist der Uli und Uli ist 27 Jahre alt. Hallo Uli. Einen wunderschönen guten Abend, ihr zwei. Ja, deine Frage an den Oliver. Olli, es geht um Folgendes. Da du die Politik ein wenig aufs Korn nimmst bei 7 Tage 7 Köpfe, würde ich gerne mal wissen, was wärst du in der Politik? Was würdest du ändern? Was würdest du anders machen? Oh. Und das ist im Moment eine ganz schwierige Frage, ja, wo man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Früher hatte man ja so ein Lagerdenken, jetzt mittlerweile denkt man ja nur noch in Problemlösungen. Es ist echt relativ schwer. Also ich habe jahrelang, kann ich mich ja hier outen, die ganzen SPD-Kanzlerkandidaten gewählt, in dem sicheren Gefühl, dass die eh nie drankommen. Dann auf einmal hatten wir eine SPD-Regierung und es hat sich vieles auch nicht so drastisch verbessert, wie ich mir das erhofft hätte. Also im Moment bin ich auch einfach ratlos und habe einfach, muss ich ehrlich sagen, von dem ganzen Parteiensystem insofern ein bisschen die Nase voll, weil ich immer denke, am schönsten wäre, wenn man, so ähnlich wie das die Holländer wo mal gemacht haben, tatsächlich einfach mal so eine Runde von echten Experten und Sachverständigen, Leuten, die einfach auf bestimmten Gebieten fit sind, wenn man die zusammenkriegen würde und die Sachen, von denen alle wissen, dass die seit 1000 Jahren geregelt werden müssten, dass es einfach zumindest ein bisschen vorangebracht wird. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass immer noch diese Lobby- und Klientelpolitik gemacht wird und dass zwar alle wissen, was gemacht werden müsste, aber genau wissen, das können sie dann ihrer politischen Klientel nicht. Zum Beispiel dieses Thema mit dem Sparen. Also wenn ich schon höre, dass Minister, wenn keine Kameras dabei sind und keine Mikrofone, sagen, ja, natürlich könnten wir noch die ein oder andere Subvention streichen oder auch mal so eine Bundeswehr in eine reine Berufsarmee umwandeln, aber dazu fehlt der politische Wille, wenn ich das schon höre. Also man weiß, dass es richtig wäre, aber es wird trotzdem nicht gemacht. Also das regt mich auf. Ich glaube, Uli, du hast es so gemeint, was er, wenn er könnte, verändern würde. Hab ich so, ne? Genau. Wenn das du jetzt, meine ich. Hast du so ein bestimmtes Thema, wo du sagst, da müsste, wenn ich die Macht. Ja, ich würde zum Beispiel gerne das mit der Mehrwertsteuer direkt wieder zurücknehmen, weil auch wenn man sagt, wir haben irgendwie eine Finanzierungslücke, kann man nicht so fantasielos sein, dass man einfach sagt, jeder, der sich ab jetzt irgendwas kauft, hilft, unsere Zinsen zu bezahlen. Weil das ist einfach eine Steuer, die wirklich jeden und alle trifft. Ja. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, die Leute sollen mehr kaufen gleichzeitig. Und das wäre zum Beispiel eine konkrete Sache, die ich direkt zurücknehmen würde. Uli, danke für deinen Anruf. Jo, ich danke euch. Tschüss. Ciao. Sag mal, Oliver, wie hast du wie ich finde, extrem krassen Vorkommnisse erlebt letzte Woche Mittwoch in Istanbul? Istanbul, ja. Vielleicht erklären wir es kurz für die Leute, die es nicht genau verfolgt haben, Spiel Schweiz gegen die Türkei, es ging um die Qualifikation für die WM. Wer darf nach Deutschland? Die Schweizer dürfen nach Deutschland. Und es gab unglaubliche Vorkommnisse, nämlich, dass Schweizer Spieler von türkischen Sicherheitskräften und auch von türkischen Spielern angegriffen worden sind und so weiter. Wie hast du das empfunden? Ja, ich war natürlich geschockt. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal ich arbeite ja regelmäßig in diesem Umfeld, also in dieser Mixzone, wo die Spieler dann direkt vom Platz kommen und auch direkt am Feld und in diesen Tunneln. Also ich kenne irgendwie das Gefühl und habe mich immer schon mal gefragt, was ist, wenn hier mal irgendwie eine Panik ausbricht oder alle gleichzeitig da durchrennen wollen. Deswegen hat mich das schon sehr wachgerüttelt. Ich habe das nur so mit einem Auge geguckt, das Spiel, und war auf einmal sehr nah dabei, auch als der ARD-Kameramann da von dem Polizisten da mal eben kurz gehauen wurde. Das ist natürlich furchtbar. Ein Kollege vom Sport hat mir gesagt, der hat das schon sehr lange gemacht, dass er so etwas noch nie in seinem Leben erlebt hat. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Mannschaft bei Schlusspfiff wirklich fast wie in Todesangst vom Platz gerannt. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Also und man kriegt es ja im Fernsehen manchmal nicht so mit, aber es muss ja schon von der Atmosphäre, muss es ja klar gewesen sein, hätten die ja nicht alle gleichzeitig da die Flucht ergriffen. Da sind wohl vorher schon Gegenstände geflogen ohne Ende und auch in der Halbzeit hat es ja wohl schon ein paar Übergriffe gegeben auf dem Weg zur Kabine. Sehr bedrückend. Ich fand besonders schlimm, dass sich auch die türkische Regierung und der offizielle türkische Fußball sich nicht davon distanziert haben. Ja, vor allem, ich habe Pressestimmen gelesen, dass wirklich sämtliche türkischen Zeitungen, also zumindest die bedeutsamen türkischen Zeitungen, geschrieben haben, ja, das waren Provokationen der Schweizer. Also jetzt muss man ja fairerweise sagen, dass es schon auch ein, zwei Bilder gab, wo zumindest ein Schweizer Spieler da so einen türkischen Co-Trainer in die Kniekehle getreten hat, aber auch dem ging angeblich was anderes voraus. Fakt ist aber, dass die ganze Atmosphäre ja im Stadion völlig verhasst war. Wie erklärst du dir so einen derartigen Fanatismus? Ja, die Stimmung ist offenbar, ich verfolge natürlich nicht die türkischen Medien, aber da muss richtig Stimmung gemacht worden sein vorher, Vorgeschichte war ja, dass bei dem Hinspiel in der Schweiz das Schweizer Publikum bei der türkischen Nationalhymne gepfiffen hatte. Mhm. Und das haben die als extreme Respektlosigkeit gewertet und entsprechend dann Stimmung gemacht in ihren Zeitungen. Da muss man aber dazu sagen, also ich finde das auch immer blöd, wenn man pfeift, wenn die gegnerische Hymne gespielt wird. Aber ehrlich gesagt, wenn es danach ginge, dann hätten wir Deutschen aber Fußballfäden mit ganz Europa, weil die Hymne wird auswärts von Doofen immer verpfiffen, das ist halt so. Findest du in Anbetracht dessen, was jetzt passiert ist, findest du es gut, dass die Türkei in Deutschland nicht dabei ist, um vielleicht Ausschreitungen von vornherein auszuschließen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für die türkischen Fans tut mir das schon leid, weil die habe ich immer als sehr nett empfunden. Ich bin 2002, habe ich mal einmal den Fehler gemacht, dass ich, als die Türkei das Halbfinale erreicht hat, wollte ich mit dem Auto von Schöneberg nach Kreuzberg fahren. Das war natürlich auch eine super Idee und bin dann in Berlin und bin dann 2 Stunden lang in einem türkischen Autokorso stecken geblieben und könnte dir jetzt, wahrscheinlich könnte ich dir viele türkische Schlachtrufe nochmal rekonstruieren. Ich hatte viel Zeit, mir das anzusehen, aber die waren super, die fand ich ganz nett und das war klasse. Also die sind schon emotional dabei und können feiern. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, Elçman, ihr habt es verdient, dass ihr nicht dabei seid. Bist du für einen Beitritt der Türkei zur EU? Ja, sagen wir mal so, wenn man überlegt, dass diese EU-Erweiterung jetzt schon so weit gegangen ist, finde ich, fehlen so ein bisschen die Argumente, die Türken nach all den Jahren, wo man jetzt mit ihnen verhandelt, ihnen das immer wieder in Aussicht stellt. Und dieses Verfahren, das kann ja der Laie schon kaum noch durchschauen, welche Hürden dann noch genommen werden müssen, bevor man überhaupt mit den Beitrittsverhandlungen beginnt, finde ich schon, dass sie es verdient haben, dass man das ernsthaft prüft. Wenn natürlich, sagen wir mal so, die Menschenrechtsfrage so weitergeht, dass zum Beispiel Polizisten in einem Stadion auch ausländischen Kamerateams sagen, so, du filmst hier die Wand, Freundin, aber nicht, was hier im Spielertunnel passiert, das ist kein gutes Zeichen. Also wenn diese Sachen nicht in den Griff gekriegt, wenn die nicht in den Griff kriegen, dann muss man da natürlich auch nochmal anders rangehen. So, jetzt würde ich gerne einen Themenwechsel machen vom Fußball erstmal zum privaten Oliver Welke. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung auf die Sendung, dass es gar nicht so sehr viel über dich privat zu lesen gibt. Sehr langweilig. Ja, es war meine Überlegung. Hältst du bewusst so dein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus oder läuft alles so im normalen grünen Bereich, dass es gar nicht so viel zu berichten gibt? Ja, also das hat zwei Seiten. Einmal ist es relativ langweilig. Also ich bin halt verheiratet, habe 2 Söhne und seit kurzem auch einen Hund. Also die Verbürgerlichung schreitet dramatisch voran. Wir wohnen in Berlin, leicht außerhalb von Berlin. Kommst aber aus unserem schönen Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Ostwestfalen, ja. In Bielefeld geboren, Gütersloh zur Schule gegangen und aufgewachsen in Harsewinkel. Ja. Ein jeder Mähdrescher Hauptstadt Europas. Und das Zweite ist halt, dass ich immer gesagt habe, wenn Anfragen kommen, die kommen ja mal für irgendwelche Homestories oder so, dass ich das nicht mache, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass vor allem meine Söhne, die haben halt nichts mit meinem Beruf zu tun. Der eine ist 3. Der andere ist 6. Der Ältere kriegt das jetzt halt mit. Ja, glaube ich schon. Ja. Genau, auch weil er Papa ist im Fernsehen. Genau, der darf auch ein bisschen gucken. Wenn ich Champions League mache, guckt er immer so die erste Viertelstunde mit oder die erste halbe Stunde und den sprechen dann natürlich auch schon mal ein paar Mitschüler oder so an. Der kriegt das jetzt so langsam mit und für den ist das aber einfach mein Job sozusagen. Ja. Wie lange kennst du deine Frau schon? Wir kennen uns vom Radio, bei Radio FFN in Hannover. Eine Kollegin. Wir haben zusammen Frühsendung mal gemacht, 2 Wochen. Ja, ja. Genau. Ah, da hast du bei der Frühsendung geschnackelt. Nee, schon vorher hat es geschnackelt, also kurz vorher, 200 Monate vorher. Und dann sind wir zufällig eingeteilt worden für die Sendung, was für die Beziehung aber auch nicht so gut war, weil das ist ja eine andere Rolle dann doch. Man wird dann schnell so privat im Tonfall oder man ist dann nach der Sendung ein bisschen zickig, wenn einer ein bisschen zu distanziert war. Also es ist nicht so gut. Außerdem verbringt man dann zu viel Zeit am Tag miteinander und redet auch nur über die Kollegen. Das war nicht so gut. Arbeitet sie heute auch immer noch in dem Beruf? Als in den Medien im weitesten Sinne. Stimmt es eigentlich, dass deine Frau anfänglich gar nicht so scharf darauf war, Kinder zu bekommen, du aber ja? Na, also ich sage mal so, in meinem Lebensentwurf hatte das eher einen Platz. Also ich habe mir schon immer gedacht, dass ich das schön fände. Bei ihr kam das dann wirklich erst, seit wir uns kennen. Sagt sie. Ich glaube, ist ja interessant. Eigentlich ist es immer eher umgekehrt. Wenn ich im Bekanntenkreis rumgucke, wollen wir eher die Mädels und die Jungs sagen, naja, okay, und wenn die Kleinen dann da sind, dann freuen sich natürlich alle. Und nee, ich fand Kinder immer klasse. Gibt es ein drittes auch noch irgendwann? Ist die Produktion ist aber sowas von eingestellt. Aber man muss wissen, was man schafft und wie viel Energie man hat. Aber ihr könnt ja auch nur Jungs. Das geht ja dann wieder ein Junge wahrscheinlich. Ja, jetzt triffst du mich an einer bunten Stelle, weil du weißt ja, dass der Mann das Geschlecht festlegt. Und so gesehen kann ich nur Jungs. Beim zweiten Mal war es auch so, dass wir dann bei diesem 3D-Ultraschall waren und vor allem meine Frau hatte sich schon tendenziell eher ein Mädchen gewünscht und der Arzt sagte dann so, in dem Moment, wo er das anknipste, ich weiß gar nicht, wollen Sie das überhaupt wissen, und knipst an und dann lag Theo, also der, so heißt der Kleine, lag wirklich so breitbeinig da, dass in der Sekunde, wo er es anmachte, wusste man, okay. Na gut, dann ist es eben so. Ja, ist doch, ist okay. Ja, nein, ist auch in Ordnung. Wann war dir klar, dass du in die Medien willst, dass du Fernsehen machen möchtest, dass du vielleicht Radio machen möchtest, dass du in der Öffentlichkeit oder auch vor Öffentlichkeit etwas arbeiten möchtest? Ja, das mit der Öffentlichkeit war nicht das primäre Ziel, aber das mit den Medien, das kam relativ früh. Da habe ich mich einfach, also erstmal bin ich selber großer Fernsehfan zum Beispiel. Mhm. Ich habe immer zu viel Fernsehen geguckt, darf ich sagen, auch zum Missvergnügen meiner Eltern. Damals in den Zeiten, als Fernsehen noch ein Ereignis war und es einen Sendeschluss gab und noch kein Vormittags- und Morgensprogramm für Kinder, habe ich Fernsehen wirklich geliebt und bin dann schon in der Schulzeit so langsam über Praktika und sowas reingerutscht in die üblichen Sachen, also Lokalzeitung und den Schützenverein fotografieren für die Lokalzeitung und den Namen richtig schreiben und dann immer von einem Medium ins andere geschlittert. Kannst du das für dich beantworten, warum es dich doch hineingezogen hat? Ja, also es ist letztlich, glaube ich, habe jetzt ja unterschiedliche Sachen gemacht. Also letztes Jahr zum ersten Mal halt ein Drehbuch geschrieben für einen Kinofilm und dann genau wie du auch Radio lange gemacht. Und also ich habe ja unterschiedliche Sachen ausprobiert, aber sagen wir so, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt zwischen all den Sachen, dann ist es letztlich der Spaß irgendwie an Geschichten, also am Geschichten erzählen im weitesten Sinne. Der von uns allen sehr geachtete Kollege Harald Schmidt hat mal von der Droge Prominenz gesprochen. Hm. Bist du abhängig von dieser Droge? Nee, also weil, sagen wir so, man ist natürlich irgendwann abhängig, jetzt die Frage, wie man Prominenz definiert. Also wenn man sagt Prominenz im Sinne von unbedingt erkannt werden und auf der Straße angesprochen werden, davon bin ich definitiv nicht abhängig. Mhm. Wovon ich abhängig bin, das hat dann wiederum mehr mit Comedy zu tun, ist schon so ein bisschen die Droge Publikum. Also den größten Spaß hast du ja wirklich, wenn du mal in kleinen Clubs irgendwie vor einer Menge von Leuten, denen du noch ins Gesicht gucken kannst, also so 150, 200 Leuten auftrittst und merkst, da springt jetzt irgendeine Art von Funke über und die lachen an den dafür vorgesehenen Stellen. Aber es hat natürlich schon eine Droge. Es hat natürlich auch immer mit einer großen Portion Eitelkeit zu tun, die man auch dann befriedigt haben. Ja klar, also ohne einen Mittelpunktskomplex geht es gar nicht. Würden wir alle hier nicht sitzen. So sieht's mal aus. Nun ist dieses Geschäft, in dem wir hier arbeiten, auch kein Schmusegeschäft. Mhm. Und du hast ja auch schon Niederlagen einstecken müssen. Wie gehst du mit Niederlagen um? Zum Beispiel in der Sendung Gox hieß die. Gox, genau. RTL, ja. Die du, wie ich das damals so verfolgt habe, auch mit Herzblut vorbereitet hast. Und das war auch ein schönes Format, das hat nicht funktioniert. Wie gehst du mit solchen Niederlagen um? Ja, das nagt schon an mir. Also ich bin jemand, der da schon ein paar Monate dran knabbert. Jetzt nicht unbedingt an der Tatsache, dass das nicht mehr als diese 4 oder 5 Folgen geworden sind, sondern damit, dass ich mich schon frage, was ich hätte anders machen können, sollen, müssen. Mhm. In dem konkreten Fall war es auch so, dass ich schon vorher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das Format noch ein bisschen unausgegoren ist und dass ich aber nicht so das nötige Rückgrat hatte, zu sagen, ich glaube, lass uns noch mal dran arbeiten und noch ein bisschen warten, vielleicht in 1-2 Jahren oder auf einem anderen Sendeplatz. Ich habe einfach gedacht, das ist jetzt dann eine Personality-Show und ich bin der Moderator, das ist so eine Riesenchance und habe nicht auf diese innere Stimme gehört. Und das war das, worüber ich mich schwarz geärgert habe. Das muss man, weil hinterher stehst du vor der Kamera und hinterher bist du verantwortlich. Dafür kriegst du ja das Schmerzensgeld, aber das ist das, was ich aus der Nummer zum Beispiel gelernt habe, dass ich ab jetzt wirklich diesem Instinkt doch viel mehr vertraue und mir auch nicht reinreden lasse. Wenn es ganz arg mal käme, könntest du dir auch vorstellen, in einem ganz anderen Bereich irgendwann nochmal zu arbeiten? Gabi Köster, deine Kollegin, war vor ein paar Monaten, ein paar Wochen bei mir. Ja. Und da sagte sie, ich könnte mir vorstellen, eine Kfz-Lehre zu machen. Okay. Fand ich ungewöhnlich und sehr sympathisch. Das ist eine schöne Vorstellung, ja. Nee, also Kfz-Lehre kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich bin halt motorisch eine glatte 6 und wenn ich einen Reifen wechseln müsste, müsste ich eine alte Dame anhalten, die das für mich macht. Also das kann ich überhaupt nicht. Aber gäbe es einen anderen Bereich, der dich genauso interessieren würde? Ja, also es ist ja, ich habe im Moment das Glück, dass ich wirklich das auf ein paar Standbeine verteilt habe. Also was ich zum Beispiel ungern aufgeben würde, ist halt die ganze Nummer Fußballberichterstattung, weil das wirklich auch eine Leidenschaft ist und ich auch gerne im Stadion bin und einfach gerne Fußball gucke und, sagen wir mal, im Fernsehen über Fußball reden dürfen und auch noch Geld dafür kriegen. Also das ist Luxus. Schon ein großes Glück. Ja. Und ich komme auch immer umsonst ins Stadion. Also das ist schon eine tolle Sache, die will ich mir erhalten. Das Gute ist halt, dass ich jetzt über unseren Film halt auch gemerkt habe, wie viel Spaß man haben kann, zum Beispiel an so einem Projekt wie einem Drehbuch oder so. Weil das mal im Gegensatz zu diesen ganzen kurzlebigen Sachen, die man im Fernsehen macht, was wir hier reden, ist ja in der Sekunde schon zu Recht vergessen, wo wir es gesagt haben. An so einem Drehbuch arbeitest du ja wirklich dann über eine sehr lange Zeit. Und das habe ich seit meinem Studium nicht mehr gemacht und habe daran echt sehr viel Spaß gehabt. Vor allem so diese Befriedigung, wenn du am Anfang irgendwelche Bilder im Kopf hast und hast eine Idee und dann bist du irgendwann 2 Jahre später auf so einer Film Filmpremiere und siehst, wie halt tolle Schauspielkollegen und das in einer super Kulisse, das dann wirklich auf eine Kinoleinwand, also das ist schon eine große, große Sache. Und also in dem Bereich würde ich unbedingt gerne weiterarbeiten wollen. Und Drehbuchautor kann man ja auch noch im hohen Alter von der Veranda aus mit einem Laptop. So, wir haben einen Anrufer, das heißt eine Anruferin, und das ist die Nadine, und Nadine ist 25 Jahre alt. Hallo Nadine. Hallo zusammen. Hallo. Meine Frage, wie würdest du reagieren, wenn einer deiner Söhne später sagt, dass er schwul ist? Hast du damit ein Problem? Gehst du offen damit um? Nee, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, oder hätte ich kein Problem damit, absolut nicht. Also zum Beispiel bei dem Paul merke ich jetzt, dass ich ihn... Das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber dass er sich für Fußball überhaupt gar nicht interessiert und dass er das total langweilig findet. Und wenn ich das tolerieren kann, dann kann ich sowieso alles tolerieren. Nee, da hätte ich gar kein Problem. Dass noch kein Indiz dafür ist, dass er mal schwul wird. Nein, wenn er jetzt noch anfängt zu tanzen, meinst du, soll ich drüber nachdenken? Nein. Nee, da hätte ich gar kein Problem mit. Nadine, klare Frage, klare Antwort. Ganz genau, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Ich bin in Sachen Fußball, muss ich gestehen, weißt du wahrscheinlich auch, eher ein sehr ferner Beobachter und kenne mich auch nicht so sehr gut aus. Dennoch drängen sich mir immer wieder Fragen auf, und ich würde gerne die Gelegenheit jetzt nutzen, so ein Fachmanier. Wo ich mal hier bin. Ja, genau, sie zu erörtern. Findest du eigentlich, dass, der Fußball, die Bundesligamannschaften oder eigentlich sogar, sagen wir es noch zugespitzt, die Nationalmannschaft, ist das ein Spiegel unserer Gesellschaft? Dann würde ich mir Sorgen machen. Ja, ne? Ja. Ich auch. Nee, also sagen wir mal so, man muss ja differenzieren. Auf der Habenseite, was ich toll finde, ist, dass wir jetzt eine Generation von Spielern haben, die sehr, sehr viel eloquenter und wacher mir zumindest erscheinen als der klassische 70er-Jahre-Fußballer, was jetzt auch ein Klischee ist. Aber das war gerade am Mikrofon schon eine Quälerei für die Kollegen von damals. Ja. Du hast heute sehr eloquente junge Leute. Auf der anderen Seite hast du aber auch viele junge Leute, die... ja, ich habe mal gesagt, die ein bisschen reden wie so FDP-Abgeordnete, die sich also wirklich auf nichts mehr festlegen wollen und sehr stromlinienförmig sind. Also es fehlen wirklich, das ist ein Klischee, aber es stimmt, es fehlen die Typen, die irgendwie mal anecken oder so, es fehlen die Mario Baslers und so. Es ist ein bisschen Einheit. Ich habe immer den Eindruck, als Außenstehender, als wirklich Außenstehender, dass das so im Großen und Ganzen schon Leute sind, die nicht sehr, sehr vital sind, nicht sehr kämpferisch draus, sondern die eher ein bisschen träge sind und sehr satt sind. Ja, das mit dem Satt ist auch ein großes Problem. Es ist natürlich auch, wenn du dir vorstellst, was es für ein Betreuungsapparat gibt, schon rund um ganz junge Fußballer, die ja sich schon mit 15, 16, wenn sie jetzt schon irgendwie beim FC Bayern unter Vertrag sind oder bei einem anderen großen Verein, sich wirklich um nichts mehr kümmern müssen. Mir hat mal ein Zeugwart erzählt, wie ihn das erschüttert, dass halt ganz junge Spieler da reinkommen und ihre dreckigen Sachen irgendwie in die Ecke pfeffern und nicht mal Danke sagen. Das wäre früher komplett unmöglich gewesen. Also das ist natürlich schon so ein bisschen auch so eine Schnöseligkeit, die sich durch diese Überbetreuung entwickelt hat. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und? Weil das auf dem Platz dann auch vielleicht irgendwann, wenn ich das vergleiche, also wir waren jetzt oft in England, um Champions League Spiele zu übertragen, und haben auch Premier League Spiele gesehen. Du hast auch da bei Stars, die theoretisch noch satter sein müssten, weil sie viel mehr verdienen, hast du immer noch das Gefühl, dass da mehr Biss ist und mehr Ehrgeiz. Und bei uns sind viele Spieler, wo du das Gefühl hast, dass so ab dem zweiten, dritten richtigen Werbevertrag ist, geht der Biss auch deutlich. Aber Stichwort verdienen. Ich bin zum Beispiel fassungslos, aber wirklich fassungslos, dass ein Spieler wie Michael Ballack, ich sage diese Zahl jetzt mal ganz plakativ, 36 Millionen Euro. Ja, aber für 3 Jahre. Ja, hör mal, abschlägt, weil ihm das offensichtlich nicht genug ist. 36 Millionen Euro. Jetzt muss man sagen, er behauptet ja, es hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun. Auf der anderen Seite, wenn er gleichzeitig halt ein tolles Haus am Starnberger See hat und seine Kinder da hat und eigentlich ja auch alles für ihn gemacht hat, dann möchte ich fragen, woran liegt es dann, wenn nicht am Geld? Ich wundere mich überhaupt nur, dass die ganz normalen Jungs, die normalen Fußballfans, diesen satten Millionären, Multimillionären noch zujubeln. Naja, also die Kehrseite kriegst du bei Ballack ja schon ein bisschen mit. Der Mai hat jetzt mal, glaube ich, gefehlt, aber der wird jetzt natürlich schon mit Liebesentzug gestraft werden von den Bayern. Da kann man von ausgehen. Heute steht im Spiegel online, auch zum Fall Ballack, Vaterlandsverräter. Das hat der Spiegel so formuliert oder zitiert? Nein, es ist eine Überschrift und es ist dann ein Zitat gewesen. Aber es assoziiert natürlich schon etwas. Ne? Ja gut, auf der anderen Seite sagen wir mal so, dem deutschen Fußball, also es war so, dass in Phasen, wo deutsche Fußballer im Ausland als sogenannte Legionäre gefragt waren, lief es eigentlich nicht schlecht. Also das letzte Mal, wo es richtig gut lief, war ja 1990 und da war ja das Rückgrat der Mannschaft, waren ja die Leute, die in Italien gespielt haben, wie Klinsmann, wie Breme, wie Matthäus. Also ich denke mal, dass man sich als Fußballer schon weiterentwickeln kann, wenn man bei einer europäischen Spitzenmannschaft im Ausland spielt und sich da durchsetzt, weil auch das ist für Ballack natürlich nochmal eine Überlegung wert, dass wenn er jetzt tatsächlich zu Real Madrid oder so eine Adresse geht, dass sein Stammplatz natürlich erstmal futsch ist. Also er muss sich dann wirklich da wieder durchbeißen. Und das tut ihm vielleicht wirklich gut und davon profitiert auch die Nationalmannschaft. Aber ich meine, wir haben immerzu in der Öffentlichkeit die Kritik, dass beispielsweise die Gehälter von Managern, von Konzernmanagern viel zu hoch sind. Mhm. Ich wundere mich, dass dieses Thema noch nicht so in der Öffentlichkeit ist, dass die Fußballgehälter auch viel zu hoch sind. Das war ganz oft. Also das kommt, dieses Thema mit den Fußballmillionären kommt, also das ist wie eine Welle, kommt das alle. Ist es so? Ja, ganz bestimmt. Das liegt jetzt den Sportteil. So ist es, genau. Nee, das kommt immer wieder. Und da bin ich aber auch ein bisschen, da bin ich auch der Meinung, man muss dann irgendwie sehen, dass Fußball mittlerweile ja auch eine Industrie geworden ist mit Merchandising und allem, was da dran ist. Da verdienen so viele Leute im Umfeld, das ist ja auch ein Medienzirkus, verdienen da so viel Geld dran, dass ich jetzt auch sagen muss, die Leute, die sozusagen das Produkt ausmachen, sollen dann eher davon partizipieren als Leute, die sich dranhängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist natürlich, dass in keinem Verhältnis steht zur Leistung, das gilt für viele Berufe, bis hin zu Hollywood-Stars und was weiß ich. Aber sagen wir so, die sind das Produkt. Und dann gönne ich es dann eher noch denen als Leuten, die dann irgendwelche Firmen haben, die Trikots verkaufen mit Ballacks Namen drauf oder so. Glaubst du, dass die deutschen Fußballer, die Nationalspieler vor allen Dingen, dass die ausreichend mit ihrem Land identifiziert sind? Mit Deutschland? Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Was hat man für ein Verhältnis zu diesem Trikot mit dem Adler drauf und zu Deutschland? Da müsste man wirklich mit jedem einzelnen Spieler drüber sprechen. Da gibt es wahrscheinlich Welten, die dazwischen liegen. Bei der Nationalhymne guckt die Bild ja immer noch, wer mitsingt und sagt dann nur, drei haben die Lippen bewegt. Und ist ganz aber entsetzt. Das muss ich dir auch sagen. Das finde ich, so Nationalhymne, große Spiele gucke ich mir auch immer an. Mhm. Das finde ich peinlich, dass meine Mannschaft, die mein Land repräsentiert, dass die Jungs nicht mal die Nationalhymne singen. Das ist wie mit Sarah Connor, Brühe im Lichte. Ja, also die, den Text die wahrscheinlich. Kauen Kaugummi oder bewegen die Lippen man falsch. Man könnte wenigstens versuchen, nicht ganz so lustlos auszusehen, sagen wir mal so. Mir geht es auch gar nicht um die Hymne, was natürlich schon zu beobachten ist, ist auch ein schleichender Prozess in den letzten Jahren, dass so, sagen wir mal, die großen Spiele in den Vereinen, vor allem in der Champions League, in der Wertigkeit bei manchen scheinbar ein bisschen höher liegen als die Länderspieler. Es gab so eine Phase rund um die Zeit, als Effenberg sich da verabschiedet hat, wo man gemerkt hat, dass die Nationalmannschaft einen Stellenwert verliert. Ich habe das Gefühl, dass unter Klinsmann aber auch schon wieder einen Stellenwert gewonnen hat. Also findest du das okay, dass Klinsmann auch in Amerika lebt? Weil die Diskussion war ja auch, ist ja immer wieder da. Ja, sagen wir mal so, wenn ich Klinsmann wäre, eben wurde ich ja schon gefragt, was ich machen würde, wenn ich Politiker wäre. Wenn ich Klinsmann wäre, würde ich für das nächste halbe Jahr bis zur WM schon meinen Hauptwohnsitz hier in Deutschland öffnen. Und zwar nur aus einem Grund. Also ich glaube, dass man das schon so hinkriegen kann, weil er ja durch meinen Kollegen Olli Bierhoff und auch durch Jogi Löw Leute hat, die hier zwischendurch die Arbeit für ihn machen, würde das gehen. Aber einfach nur, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, die jetzt bei jedem Rückschlag sagen, ja, das liegt daran, dass er in Huntington Beach joggt und nicht im Grunewald, um denen einfach die Argumente zu nehmen, würde ich das für das halbe Jahr, weil ich meine, klar, das Wetter, seien wir mal ehrlich, ist eine Zumutung hier, aber für ein halbes Jahr kann man... Es hat eine große Symbolkraft. Absolut. Es wäre fast so, als wenn Angela... Du bist Deutschland. Ja, genau. Ja, es wäre fast so, als wenn Angela Merkel sich ein Haus in Polen baut, ne, und man sagt, sie fährt ja immer hin und her. Ne? Und genau. Das geht nicht. Nee, sehe ich auch so. Wie sind deine Prognosen für nächstes Jahr? Hat Deutschland eine Chance, ganz nach oben zu kommen? Also Weltmeister. Weltmeister zu werden, ja. Wenn du mich so fragst, wenn alles normal läuft, eher nein, weil es einfach noch zwei, drei, vier Mannschaften gibt, die zumindest, wenn nicht alles für uns läuft, dann unsere Abwehr doch, unsere junge Abwehr alt aussehen lassen. Nein, das ist einfach schon so, dass du immer noch einen großen Unterschied siehst, wenn du dir den Confed Cup angeguckt hast, der hier ja eine große Begeisterung ausgelöst hat, auch mit Recht, weil das einfach Spaß gemacht hat, wie die jungen Herren da aufgespielt haben. Aber du hast, finde ich, auch immer gesehen, dass erstens die Argentinier und Brasilianer nicht so richtig Bock auf den Ausflug hatten. Und du hast auch immer gesehen, dass die, wenn die wollten, noch zwei, drei Gänge drauflegen könnten. Und für Brasilien hat es ja auch so gereicht. Also für die absolute Spitze, klar, so ein Fall wie Griechenland bei der EM kann dir immer passieren. Oder Deutschland 2002, dass du nur auf Südkorea, USA und Paraguay triffst vor dem Finale. Ja. Sowas kann mal passieren, ob das zweimal hintereinander passiert, ich wage es zu sagen. Also ich finde, unter den gegebenen Umständen finde ich zum Beispiel Viertelfinale wirklich auch schon ein Erfolg, und man muss auch mal ein bisschen wegkommen von der Fixierung auf dieses Turnier, auch wenn das jetzt gerade mal in Deutschland stattfindet, aber man soll sich lieber freuen, dass wir wirklich mal nach Jahren wieder richtige Talente haben, an denen wir bei den Turnieren in Österreich, Schweiz und dann 2010 auch richtig Spaß haben werden. Also da entsteht was. Man darf jetzt nur nicht erwarten, dass das halt, also so eine Viererkette, so funktionierende Schnitzel, der nicht so schnell. Ich habe einen absoluten Fußballfan hier, Kenner hier, nicht nur Fan. Okay. Und jetzt will ich mal ein paar kleine Tests fragen. Fußballfan. Es gibt jetzt ein Quiz, ein Fußballquiz. Okay, aber sowas bin ich ganz schlecht. Ah, das weißt du alles. Oder einiges. Die erste Frage: Für einen BVB-Fan ist das Derby gegen Schalke das Spiel des Jahres. Mhm. Weißt du, warum ein Derby überhaupt Derby heißt? Ach, das hängt mit dieser englischen Stadt zusammen. Siehst du? Ja. Derby. Nein, es liegt daran, im Mittelalter, es gab eine Tradition im Mittelalter, dass zwei Dörfer gegeneinander spielten. Ja. Und die haben irgendwo im Mittelfeld ihren Ball platziert. Und die Gemeinde, die den Ball als erstes in den Bereich der anderen Gemeinde hineintragen konnte, die haben gewonnen. Und dabei gab es immer böse Raufereien. Und die berühmteste Stadt und heftigste Raufereistadt war Derby in Schottland. Ja. Wobei ich mich immer frage, wie weit der Begriff Derby noch ausgedehnt wird. Also weißt du, weil gut, Schalke und Dortmund liegen noch relativ nah beieinander, aber manchmal ist es ja so, wenn zwei Mannschaften aus Bayern aufeinander, ist ja auch schon ein Derby, denkst du immer. Also ich gehe um eine Stadt. Das wusstest du. Gucken wir mal. Ein Punkt. Beim DFB-Pokalfinale 1959. Tschüss. war Schwarz-Weiß Essen dem Gegner Borussia Neunkirchen klar überlegen und führte nach 80 Minuten mit 5:0. Ja, natürlich. So, pass auf. Trotzdem gelangen den Neunkirchnern noch zwei Ehrentreffer. Warum? Das weißt du nicht. Ich war -7 Jahre, wenn ich das kurz zu meiner Ehrenrettung... Warum gelangen denen noch zwei? Nicht ablesen. Ach so, stehen die Lösungen damit drauf? Ja. Weiß nicht, haben die noch irgendwie vom Parkplatz ausgeschossen? Nein, das ist auch so speziell, aber es ist sehr, sehr skurril. Die Essener beschlossen, die restliche Zeit nur noch mit links zu spielen. Aus Spaß? Aus Spaß. Okay. Lustig, ne? Weil es eh schon gegessen war, haben sich gedacht, komm. Ja. Sehr arrogant auf eine Art. Ja, oder auch nett, ein bisschen gönnerhaft. Ne? Ja. Sollte auch nochmal was. So, dritte Frage. In den 80er Jahren schmückten im Schnitt pro Saison 143 Bundesligaspieler ihr Gesicht mit einem Oberlippenbart. War so, ne? Wenn man sich zurückdenkt. Die bekanntesten wurden die Förder, Toni Schumacher, bekannt. Mittlerweile ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Frage jetzt, wer war der letzte Bundesligaspieler mit Schnauzbart? Oder ich würde tippen auf Olaf Marschall. Falsch. Wir gehen mal in deine Heimatstadt? Nach Berlin? Ja. Tretschok oder wie du hieß? Nee. Hat der heute noch einen Schnurrbart? Das Hertha, frag mich bitte nicht. Ja, aha, keine Gegenfragen. Hertha-Profi? Ja, Hertha BSC. Der letzte Hertha-Profi. Mann, musst du wissen. Ali Dai. Stimmt. So, und jetzt kommt was sehr Schönes. Wir haben eine Matz vorbereitet. Ja. Wir zeigen jetzt ein Stück von der Matz und halten dann an einer bestimmten Stelle an. Mhm. Und das machen wir jetzt mal. Okay. So, jetzt wäre meine erste Frage, weißt du schon, um was es sich da handelt? Nee, noch nicht. Ich sehe nur Brasilien, glaube ich, gegen... Ja, das ist schon mal falsch. Ach so. So, an der Stelle war es angehalten. Mhm. Das sagt dir noch gar nichts. Nee, noch nicht so. Ich habe nur gelbe Trikots, blaue Hosen, habe an Brasilien gedacht. Könnte aber auch Schweden sein, oder? Ja. Du hast jetzt auch gar keine Idee, was jetzt passiert. Nee. Geht der Schuss ins Tor? Geht er nicht ins Tor? Ich schlage vor, wir fahren die ganze Matz nochmal. Gerne, ab. Und dann... Das ist eine berühmte Szene, ja? Eine sehr berühmte Szene. Also... Brasilien war es schon mal nicht, aber so... Es ist Deutschland in jedem Fall, oder? Nee, Deutschland ist es auch nicht. Ich bin keine Schwarznose, ich habe so schlechte Augen. Jetzt pass auf. Ach, spektakulär. Spektakulär. In der Zeitlupe nochmal. Das ist dieser berühmte Torwart von Kolumbien, Mexiko? Hilf mir. Nee, also Südamerika ist schon mal ganz gut. Der ist doch ganz bekannt. Wie hast du denn mit dieser Matte? Also es war ein Länderspiel Ende der 90er Jahre. Ja. Ja. Ich sag's. Sag's einfach. Ja. England gegen Kolumbien war's. Ja. Ja. Und Kolumbien, Kolumbien. Ja. Ja. Und dieser wahnsinnige. Ist dieser irre Torwart, genau. Der hieß René Higuita. Higuita, genau. Higuita. Der war auch schon im Tor, als Deutschland gegen Kolumbien 1990 gespielt hat. Das kann sein. Das war 1-1. Ja. Das ist eine irre Szene, ne? Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das ist so ein Verrückter, der auch immer ganz weit rausläuft, so quer über den ja. Platz. Ja, ja. Also, jetzt muss ich mal zusammenzählen, einmal war richtig. Ja. Ja, und dann war nicht so mehr richtig. Nee, war einmal richtig. War immerhin einmal richtig. In der Waldorfschule wird jetzt keine kleine Sonne unter dem Test. Ich finde das super gut, einmal richtig. Super ja. Gut. So, jetzt gibt es einen Anrufer. Der Anrufer heißt Thomas und Thomas ist 29 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo, Abend, ihr zwei. Ja, Ben. Deine Frage an Oliver Welke. Ja, Oliver, du hast ja gesagt, Fußball ist eine Herzensangelegenheit für dich. Ja. Mich würde mal interessieren, wenn du das nicht beruflich machen würdest, sondern Privatfußballfan wärst. Was für eine Art von Fußballfan wärst du? Würdest du jede Woche mit Schal und Fahne in die Fankurve gehen oder prinzipiell nur in die Loge oder alle 4 Wochen mit deinem Sohn auf den Sitzplatz oder wie sähe das aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja tatsächlich zumindest privat immer noch bekennender Borussia Dortmund-Fan. Und in den Zeiten, wo ich noch nicht beruflich mit Fußball zu tun hatte, bin ich tatsächlich, als ich zum Beispiel noch in Münster gewohnt habe, wo ich auch ein paar Jahre gewohnt habe, bin ich wirklich fast jedes Wochenende. Also ich war zumindest bei jedem Heimspiel, so über, möchte man behaupten, 3-4 Jahre war ich eigentlich bei jedem Heimspiel. Und da habe ich dann wirklich auch schön da auf der Südtribüne gestanden, also jetzt nicht in einer kompletten gelben Kutte, aber schon auch mal mit einem gelb-schwarzen Schal. Und habe mir so das Westfalenstadion-Gefühl gegeben. Und das fehlt mir auch ein bisschen bis heute, weil wenn du, sagen wir so, wenn du dich beruflich mit Fußball beschäftigst, hast du automatisch so eine Distanz, die dir diesen unmittelbaren Spaß ein bisschen kaputt macht. Mhm. Also du siehst natürlich hinter die Kulissen, es gibt ja den alten Satz, du darfst deine Idole nie kennenlernen, da ist auch echt ein bisschen was dran. Außer beim BVB natürlich. Und ja, ich hätte dieses unmittelbare Fanerlebnis hätte ich gerne mal wieder zurück, aber das ist schwierig. Also das kann man schwer zurückholen, ehrlich gesagt. Thomas, dann eine Frage noch. Wer ist denn dein Lieblingsspieler in der Bundesliga? In der Bundesliga? Also als Fan. Aus der Fansicht. Ja, also ich war eine Zeit lang immer auch als Dortmund-Fan ein großer Fan von Rosicki, finde es aber nach wie vor tragisch, dass er es eben nie geschafft hat, das, was er in der tschechischen Nationalmannschaft zeigt, in Dortmund konstant zu zeigen. Aber von den Anlagen fand ich den immer super. Thomas, danke für den Anruf. Danke. Ja, tschüss. Ist deine Frau eigentlich auch Fußballfan? Ja, die kommt aus Bremen und ist Werder-Fan. Also jetzt nicht ganz so im Thema wie ich, aber sie spricht von ihren Jungs, wenn Werder gewinnt. Ihre das heißt, Jungs haben heute 6-1 gewonnen. Es gibt Zoff zu Hause, wenn... Nein, so weit gehen wir nicht. Nein. Das wäre übertrieben. Wir haben hier die Claudia. Claudia ist 39 Jahre alt. Hallo Claudia. Ja, hallo. Grüß euch. Na, hallo. Deine also, Frage. Hier ist jetzt erstmal ein Fußballhasser in Anführungsstrichen. Oh. Natürlich ist das jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, meine Frage ist auch eine ganz andere. Und zwar habe ich letztes Jahr, auf Video muss ich allerdings gestehen, den Film gesehen, Der Wichser, und habe mich köstlich amüsiert und wollte mal fragen, ob es denn da mal eine Fortsetzung geben wird. Das ist eine sehr schöne Frage. Ja. Ich habe mit dem Olli Kalkofe und mit dem Bastian Pastewka, wir haben auch schon das Buch für den ersten Teil zusammengeschrieben, haben wir jetzt vor einem Dreivierteljahr schon die Fortsetzung geschrieben, die natürlich Neues vom Wichser heißen wird, in super. Anlehnung an Neues vom Hexer. Und wir drehen im nächsten Frühjahr in Prag. Wieder das ist so ja toll. April, Mai wahrscheinlich. Und wann er dann genau ins Kino kommt, also es gibt irgendwie so den ehrgeizigen Plan, den vielleicht sogar noch 2006 ins Kino zu kriegen, aber spätestens Anfang 2007 müsste er dann. Wirst du wieder eine kleine Rolle? Ich spiele wieder den Gerichtsmediziner. Ja. Und diesmal habe ich mir auch 5-6 Sätze mehr reingeschrieben. Claudia, danke für deinen Anruf. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Oliver, du bist vor ein paar Jahren als Nachfolger von Rudi Carrell in 7 Tage, 7 Köpfe eingestiegen. Vor drei Jahren. An dieser Stelle kurzen Gruß an Rudi Carrell. Es geht ihm nicht so sehr gut. Er möchte selbst nicht drüber sprechen. Respektieren wir. Einfach eine schöne Grüße an ihn. Und alles Gute. Richtig, gerne. das läuft jetzt aus. Es wird Ende des Jahres ist 7 Tage, 7 Köpfe nach sehr langer Zeit. 10 Jahre. 10 Jahre. Das ist schon im Fernsehen verdammt lang. Ich glaube, es gibt keinen, also es gibt natürlich Unterhaltungsformate, die es so lange geschafft haben, aber ein Comedy-Format ist meines Wissens noch nie so lange gelaufen, glaube ich. Das kann sein, ja. Mhm. Ja. Bist du traurig, dass es zu Ende geht? Ich bin traurig, aber vor allem deswegen, weil das einfach mit den Kollegen eine super Zeit war. Mhm. Also das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Und einfach sehr, sehr liebe Menschen. Und ich weiß natürlich, dass wir uns in dieser Konstellation nicht mehr so regelmäßig sehen. Und das macht mich sehr traurig. Du warst damals ja fast schon ein dritter Schlag, der Nachfolger von Rudi Carrell in einem solch erfolgreichen Format zu werden. Wie war das? Muss man da ein Casting machen? Oder es gibt nur einen Weg zu Sendungen, die Rudi Carrell macht. Rudi Carrell ruft dich an. Der liebt das, Leute halt wirklich auch zu überraschen. Und du hast ihn dann am Handy. Ich glaube, ich war irgendwie auf einem Kinderspielplatz oder sowas und du hast ihn dann dran und es ist diese klassische Stimme und du hast immer, beim ersten Mal immer das Gefühl, du wirst verarscht. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Es gibt so viel schlechte Carrell-Imitatoren. Ja. Es gibt, glaube ich, nur noch mehr schlechte Kohl-Imitatoren als Carrell-Imitatoren. Das war wirklich so, wie man sich vorstellt, ohne Rumschau. Ich habe irgendwie ein Programm von dir gesehen. Er hat dann irgendwie ein Programm, das ich mit dem Olli Kalkofe zusammen gemacht hatte, als Mitschnitt gesehen. Eine Tournee, die ich mit dem Olli gemacht habe. Und ich habe gesehen, super, kannst du dir vorstellen, mein Nachfolger. Also wirklich so ohne irgendwie... Ja, du kannst es auch sehr gut. Naja, nee, das können andere viel besser. Und es war wirklich so, dass ich dann so 5-6 Sekunden hat mein Kleinhirn einfach gebraucht, um jetzt nochmal klarzukriegen, soll ich jetzt sagen, welcher kleine Arsch will mich jetzt hier, das habe ich dann nicht gemacht. Und es war dann so, dass ich dann nochmal zurückgerufen habe und wir dann nochmal in Ruhe geredet haben und ich bin dann erstmal, er liebt es halt mit der Tür ins Haus führen, aber ich bin dann natürlich erstmal einfach nur ganz normal als Gast bei 7 Tage, als Rudi noch da war. Ach so, als Test quasi. Das ist ja immer ein Siebter, der immer Gast ist, ne? Genau, zu dem festen Ensemble. Ja. Und dann war ich glaube 3, 4 oder 5 Mal dann als Gast da und dann hat man irgendwie gemerkt, dass das gehen könnte. Mhm. Was glaubst du, warum die Quoten jetzt doch allmählich immer mehr gesunken sind? Ja, es ist ja ganz lustig. Also jetzt zuletzt, also zum Beispiel gestern hatten wir eine super Quote. Jetzt in dieser Staffel waren die Quoten wieder gut. Mhm. Letzte Staffel haben wir aus diversen Gründen geschwächelt. Es ist halt insgesamt natürlich eine kleine Inflation in Sachen Comedy. Gerade an dem Freitagabend gibt's halt doch auch ein sehr geballtes Konkurrenzangebot bei den Kollegen von Sat.1. Und der Kuchen wird ja nicht größer. Also sagen wir so, das Comedy-affine Publikum ist ja auch begrenzt. Ja. Und du hast dann irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl, das merke ich auch an mir selber, dass ich das zwar alles immer noch gerne gucke, also jetzt so die besseren Comedy-Serien und Sendungen, die mir gefallen, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich das heute nicht gucke oder heute verpasse, dann kann ich das genauso gut nächste Woche oder bei der Wiederholung am Sonntag. Es läuft ja irgendwann immer. Und das ist sehr schade, weil gerade als 7 Tage angefangen hat, war das halt ein Novum in der Form. Da gab es dann natürlich auch schon sowas wie RTL Samstagnacht vorher und dann später die Wochenshow oder so. Aber Comedy war insgesamt noch was Neues, im Fernsehen zumindest. Und es war ein Ereignis, über das die Leute auch geredet haben am Tag danach bei der Arbeit. Das ist vorbei. Ja, also Comedy ist kein Ereignis mehr. Ich empfinde das auch so. Ich bin komplett gesättigt mit Comedy-Sendungen. Ich werde verrückt, wenn ich freitags Fernsehen gucke und überall wird gelacht und überall werden Witze gemacht. Das sagt Rudi übrigens auch seit Jahren. Ich kann kein Comedy mehr gucken. Es gibt Ausnahmesendungen, die sehr gut sind, natürlich. Und ich kann keine Kochsendung mehr sehen. Ja, das ist auch zu viel. Und keine Heimwerker-Sendung. Ja, Heimwerker ist auch schlimm. Ja. Also, aber Kochen ist unfassbar. Ja. Selbst der Kollege Kerner kocht ja nun auch schon seit einiger Zeit freitags und das ist wirklich... Ich bin echt der festen Überzeugung, dass man Formate halt auch schützen und dosieren muss. Und das hat Rudi ja zum Beispiel immer super gemacht, was 7 Tage angeht. Ja. Also wir konnten das ja nur für 7 Tage beeinflussen. Und Rudi hat immer darauf bestanden, dass es nie mehr als diese 30 Sendungen im Jahr geben darf. Mit einer langen, wirklich langen Sommerpause und einer langen Winterpause. Einfach nur, um den Leuten das Gefühl zu geben, das ist was Besonderes und jetzt ist das wieder da. Und, wer macht für dich die beste Comedy-Sendung in Deutschland? Wer ist die letzte Comedy-Sendung, die mir persönlich am besten gefallen hat, war die letzte, die jetzt gerade Bastian für Sat.1 gemacht hat, die auch Pastewka hieß, wo er sich quasi selber gespielt hat. Die fand ich sehr lustig. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Also da war zum Beispiel ein Punkt, wo ich hängen geblieben bin. Genau, dachte, das ist ja wirklich... Das hat Spaß gemacht. Ja, wirklich, in der Tat. War so eine völlig neue Farbe. Es fehlt eigentlich nur noch in dem ganzen riesen Comedy-Brei ein Fußball-Comedy. Ja, das ist ein ganz trauriges Thema, dass das in Deutschland noch nicht geklappt hat, weil wir so viele Fußballfans haben. Ja, aber wir hatten noch nie eine richtig gute Fußball-Comedy-Sendung. Und du müsstest sie machen. Vielen Dank, dass du mich auf diesem Wege subtil ins Gespräch bringst. Nee, da haben wir, ich habe ja mit meinem Freund Lou Richter da auch schon mehrfach irgendwie versucht, darauf hinzuarbeiten. Das ist nicht so einfach und es liegt auch ein bisschen an den Unterhaltungschefs, muss man sagen, die Angst haben, dass du halt mit dem Thema Fußball dann die Leute, die eigentlich nur Unterhaltungsfernsehen wollen oder Comedy wollen, dass du die verschreckst, die sich nicht für Fußball interessieren. Aber, ich meine, die Schnittmenge müsste groß genug sein, sonst würde nicht Harald Schmidt regelmäßig auch Fußballwitze einstreuen. Ja. Und zum Beispiel hat ja während der Europameisterschaft dieses Format im ZDF nachgetreten, hatte durchaus großen Erfolg. Mhm. Ich glaube schon, dass das geht. Das ist eine Frage, wie man es macht. Ja. Der Deutsche hört immer dann auf zu lachen, wenn es gegen den eigenen Verein geht. Also Anti-Dortmund-Witze muss ich natürlich auch ein paar Mal schlucken. Ja. Aber es gibt wunderbare Formate, wie das berühmte aus England, Fantasy Football League. Und auch. Hast du schon einen Anti-Dortmund-Witz auf Lage? Genau, nicht verrückt. Wenn jetzt 7 Tage, 7 Köpfe ausläuft, hast du andere Pläne im Comedy-Bereich? Gibt es da irgendwie was so ansteht? Ja, also ich werde wohl während der Weltmeisterschaft werde ich was machen, wie es im Moment aussieht. Im ZDF auch bin ich dann wohl dabei. Im Frühjahr machen wir halt, drehen wir Neues vom Wichser. Ja. Und alles andere, ich habe jetzt gerade ein, zwei Piloten gemacht, auch für ein neues Projekt, aber das da rede ich immer darüber, das bringt ganz große Glück. Das soll man erst bereden, wenn es auch wirklich so schwarz auf weiß ist. Ich würde gerne zum Schluss, wir haben am Anfang der Sendung schon ein bisschen über Politik geredet, würde gerne zum Schluss auch noch ein bisschen mit dir darüber sprechen. Wie lange gibst du dieser großen Koalition, die wir jetzt haben, und wahrscheinlich wird Frau Merkel ja auch zur Kanzlerin gewählt, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert? Ja. Wie viel Zeit ich dir gebe? Ja, wie lange gibt es die? Glaubst du, dass sie 4 Jahre durchhalten wird? Also ich glaube, dass sie länger durchhalten wird, als viele Leute glauben, weil, sagen wir mal so, die Angst, die beide Seiten vor Neuwahlen haben, ist, glaube ich, größer als die Animositäten, die sie untereinander haben. Also man merkt das jetzt so, dass mit der Gesundheitsreform, was da jetzt passiert ist, dieser erste Streit in der jungen Liebe, das wäre unter anderen Umständen, hätte das richtig geknallt. Weil das war natürlich eigentlich frech von Frau Schmidt, dass sie, obwohl die vorher gesagt haben, wir warten damit, wir legen das auf Eis, und dann geht sie an die Presse und sagt aber auch, ich habe mir überlegt, wir stehen das jetzt komplett gleich. Es gibt bald gar keinen Unterschied mehr zwischen privat und gesetzlich. Und wobei die CDU ja auch damit öffentlich, muss man schon sagen. Das war aus ihrer Sicht clever, aber schon ein bisschen frech. Das hätte früher richtig geknallt. Und das haben die jetzt scheinbar irgendwie geglättet. Und heute heißt es, man verträgt sich wieder besser. Die haben einfach beide Schiss, dass sie bei Neuwahlen, bei sehr frühen Neuwahlen, die Verlierer werden. Und ich glaube das auch, dass, sagen wir mal, die kleineren Parteien, wenn es jetzt bald Neuwahlen gäbe, extrem zulegen würden. Glaubst du, dass Angela Merkel, man traut ihr das ja hinlänglich noch nicht so sehr zu, glaubst du, dass sie an Format gewinnen wird und dass sie das Amt ausfüllen wird können? Ich hoffe, dass sie an Format gewinnen wird. Also wo sie, ich bin jetzt auch nicht direkt ein Fan von ihr, aber